Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Plaudern mit Freunden, Verabredungen, Einkaufen, Informationen über das Weltgeschehen, die neuen Medien, das Internet mit seinen immer verfügbaren Diensten scheint allgegenwärtig. Was machen die unzähligen Informationen, dieses dauerhafte Baden in der Datenflut mit unserem Denken? No, not you, not you. Your organization's terrible. You are fake news. So, wir haben eine Breaking News nahe des YouTube-Hauptquartiers. Hunderte Fernsehkanäle, tausende Nachrichtenseiten, hunderttausende Tweets pro Minute, Millionen Blogs, Webseiten, Bilder, Videos, Berichte, Kommentare. Immer und überall verfügbar. Wir leben im Informationszeitalter, sagt man. Damit ist vor allem der Unterschied zur Ära der Industrie gemeint. Es sind nicht mehr die Hochöfen, die Wirtschaft und Gesellschaft antreiben, sondern die Algorithmen. Ihre Arbeit scheint dem Denken des Menschen ganz ähnlich zu sein und könnte es zugleich verändern. Entrückt, konzentriert, vernetzt. Die Bronzeplastik eines nackten, vornübergebeugt sitzenden Mannes, der den Kopf auf die Hand stützt. Der Denker von Auguste Rodin, entstanden um 1880. Ganz in sich gekehrt wirkt diese Figur und zugleich ausgesprochen physisch. Es ist ein Körper, der hier denkt. Ein Preisboxer hatte dem Bildhauermodell gestanden, kein Intellektueller oder Dichter. Er ist eine Ikone der Moderne, dieser Denker. Und ein ziemlich analoges Bild. Sein grüblerischer Blick nach innen, die Antithese zum Leben in der Vernetzung. Und das Denken kommt hier ganz ohne Medien aus. Rodin zeigt einen Idealtypus, keinen konkreten Menschen. Im wirklichen Leben dagegen haben wir es auch dort schon mit Medien zu tun, wo wir es vielleicht gar nicht so empfinden. Elke Wagner, Soziologin an der Universität Würzburg. Was ist ein Medium? Ist eine große Frage. Also unter bestimmten Bedingungen, unter einem bestimmten Medienbegriff kann man sagen, dass man quasi ohne Medium gar nicht sein kann. Ja, dass man alles, jede Wahrnehmungsform, alle Wahrnehmungsmuster medial geprägt sind. Das heißt, so Sprache, die Kleidung, alles, was uns umgibt, wird dann als Medium gefasst. Also die mediale Beeinflussung oder Prägung von Personen war schon immer gegeben. Das bedeutet, schon mit unserer Art, uns zu kleiden, zu wohnen oder zu reden, senden wir viele Botschaften und sind umgekehrt darauf angewiesen, Botschaften von anderen zu erhalten. Aber natürlich sind Medien in einem viel direkteren und viel technischeren Sinne Teil des Alltags geworden, spätestens seit es mobiles Internet gibt. Haben wir an der Bushaltestelle Wartezeit zu überbrücken, greifen wir zum Smartphone und tauchen in ein eigenes Medienuniversum ein. Es gibt keine Leere mehr und sehr viel Welt in der Hosentasche. Viel zu viel, um irgendwie den Überblick zu behalten. Heißt das auch, dass in dieser Überfülle alles halb und nichts mehr richtig aufgenommen wird? Das wäre wohl zu pessimistisch. Sicher ist, das Netz hat einen neuen Zugang zur Wirklichkeit geschaffen, auch über große Entfernungen hinweg. Dass zu viel Verstrickung in die Welt das eigentliche Denken aber eher behindert, ist keine neue Befürchtung. Der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal notierte um 1660 in seinen Pensées, seinen Gedanken: Das einzige Gut der Menschen besteht darin, dass sie von den Gedanken an ihre Lage abgelenkt werden. Entweder durch eine Beschäftigung, eine neue Leidenschaft, das Spiel, die Jagd und schließlich durch jenes, was man Zerstreuungen nennt. Zwar ist der Mensch für Pascal nur ein Schilfrohr, das Schwächste der Natur. Aber er ist ein denkendes Schilfrohr. Genau das erhebt ihn über andere Lebewesen und die Natur. Dass der Mensch denken kann, heißt vor allem, er weiß, dass er sterben wird. Doch eben vor dieser Gewissheit flüchtet er ins Getriebe der Welt. Deshalb bedeutet wirkliches, tiefgründiges Denken für Blaise Pascal, ähnlich wie bei Rodins Skulptur, Rückzug aus dem Leben. Diese Annahme freilich muss man keineswegs teilen. Schließlich hat Denken mindestens genauso viel damit zu tun, sich in der Welt zurechtzufinden. Und was ist Denken genau? Michael Paun, Philosoph an der Humboldt-Universität Berlin. Eine richtige Definition, auf die man sich mehr oder minder einigen könnte, gibt es eigentlich nicht. Also es gibt aber eine lange Tradition und ich glaube, eine Reihe von, wie soll man sagen, plausiblen Merkmalen, über die man Denken von anderen Formen geistiger Prozesse, vor allem von Wahrnehmung und Emotionen, unterscheiden kann. Also Denken ist offensichtlich eine Art von Informationsverarbeitung, die der Problemlösung dient. Sie ist gesteuert und sie ist transparent. Das heißt, wir wissen auf eine bestimmte Art und Weise, wie wir diese Informationen verarbeiten, also welche Gründe uns zum Beispiel dazu führen, zu bestimmten Schlussfolgerungen zu kommen und welche Wege wir wählen. Problemlösung. Das klingt weniger tiefgründig als bei Pascal, ist aber eben auch ureigenes Geschäft des Denkens. Zum Beispiel in Technik oder Politik, die ja genug Probleme zu lösen haben. Denken muss keine weltabgewandte Tätigkeit sein. Im Gegenteil, es teilt sich gerne den anderen mit. Das war auch in Zeiten ohne Handy so. Für die Soziologin Elke Wagner ist das Briefeschreiben des 18. Jahrhunderts eine Art Vorläufer der Kommunikation in sozialen Medien heute, mit ihrer Mischung aus Privatheit und Öffentlichkeit. Die Idee von privaten Sätzen ist ja auch immer nur vor einem Publikum entstanden. Ja. Man hat sich da zurückgezogen, alleine am Schreibtisch, saß aber dann gedanklich vor einem Publikum, das dann auch diese Briefe in den Buchgesellschaften und Salons vorgelesen hat. Wo das Denken sich an Adressaten richtet, ist es auf Medien angewiesen. Dadurch wird es aber noch nicht unecht oder entfremdet. Der Austausch mit anderen, mit vielen sogar, ist gerade eine besondere Möglichkeit des Denkens. Allerdings untergräbt die enorme Beschleunigung der digitalen Kommunikation dann doch genau diese Qualität. Man hat einen Satz geschrieben oder ein Emoji gesetzt und schon ist der nächste Satz da. Man kommt gar nicht mehr dazu, da aufeinander Bezug zu nehmen. Aus dem erwarteten Informationsfluss werden dann vereinzelte, aneinander vorbeidriftende Informationsinseln. Dabei geht es dem Denken eigentlich ja genau darum, Zusammenhänge herzustellen und Verknüpfungen zu schaffen. Macht und Ohnmacht des Arguments. Wenn von Denken die Rede ist, meint man damit oft ganz verschiedene Bewusstseinsprozesse, also auch Wahrnehmungen, Emotionen oder Vorstellungen. Für das Denken im engeren Sinne, das begriffliche Denken, sind Verstand und Vernunft zuständig. In der Philosophiegeschichte wird es vor allem von der sinnlichen Wahrnehmung unterschieden. Michael Pauen. Über die Unterschiede zwischen Denken, Wahrnehmen und Emotionen hat man ja seit der Antike nachgedacht. Aristoteles ist da das beste Beispiel. Da gibt es drei Seelenteile und diesen Seelenteilen werden unterschiedliche Prozesse zugewiesen, also zum Beispiel das Denken, das, was wir als Kognition betrachten, dem höchsten Seelenteil, dann gibt es die Wahrnehmung, dann gibt es die Emotionen, die so eine weiter untergeordnete Rolle spielen. Psychologisch sind die Dinge allerdings, wie man heute weiß, nicht so säuberlich sortiert. Gefühle, aber auch Gruppenprozesse haben größere Bedeutung für das Denken, als die Erkenntnistheorie lange angenommen hat. In Experimenten wurde nachgewiesen, dass wir uns von anderen beeinflussen lassen und ihre Fehler wiederholen, selbst wenn wir allein richtig gelegen hätten. Trotzdem gilt: Das Rationalitätsprinzip, also die Normen des Denkens, das, was man einen angemessenen oder begründeten Denkprozess bezeichnen würde, wird davon ja noch nicht beeinflusst. Man würde dann eben in bestimmten Fällen sagen, ja, da hast du dich über den Tisch ziehen lassen oder da hast du eben diese Normen verletzt. Das heißt, es kommt nicht nur darauf an, wie das Denken de facto vor sich geht, sondern auch darauf, ob es vernünftig ist, rational, ob es die logisch richtigen Schlussfolgerungen liefert oder sich irrt. Stellen Sie sich mal vor, ich soll eine Logikaufgabe lösen und ich sitze da eine ganze Weile dran und dann präsentiere ich Ihnen ein falsches Ergebnis. Sie würden vermutlich nicht sagen, dass ich nicht gedacht hätte, sondern Sie würden sagen, dass ich bestimmte Rationalitätsnormen verletzt habe. Und darin unterscheidet sich das Denken dann sehr grundsätzlich von der Empfindung. Wenn jemand Bauchschmerzen hat, dann ist das einfach so und lässt sich auch nicht sinnvoll kritisieren. Es gibt sozusagen keine Regeln, nach denen man Schmerz empfinden sollte. Regeln und Normen des Denkens aber gibt es schon. Empfindungen haben Ursachen. Das Denken muss Gründe anführen. Und es muss sich natürlich auch die Gründe anhören, die andere vorbringen. Denken darf Kritik üben und sollte sich selbst genauso kritisieren lassen. Dazu dient ja die Debatte um das bessere Argument. Das ist manchmal anstrengend, befreit aber auch aus dem Käfig der immer nur eigenen Perspektive. In der Netzkommunikation haben es Argumente tatsächlich schwer, besonders in sozialen Medien. Und das liegt nicht nur am hohen Tempo, sondern an einer eigenen Logik der Kommunikation im Web 2.0, so die Soziologin Elke Wagner. Die Startseite von Facebook oder überhaupt im Web 2.0 ist ja eine Liste. Es ist listenförmig angeordnet und die Liste ist immer offen. Die ist nie abgeschlossen. Wenn man sich jetzt die Soziologie der Liste anguckt, dann ist es eigentlich ein Format, das immer beschrieben worden ist als etwas, das Ordnung generiert, das etwas zum Abschluss bringt, das etwas auflistet und damit verwaltbar auch macht, praktikabel macht. Die Liste auf Facebook ist eigentlich so eine unordentliche Ordnung, die da generiert wird. Ja, die sorgt ständig für Dauerirritationen. Die Struktur der Liste ist eine andere als die des Arguments. Es geht nicht um einen logischen Zusammenhang, sondern darum, immer etwas hinzuzufügen. Die Liste ist prinzipiell unendlich, während das Argument zum Punkt kommen will, zu einer Schlussfolgerung. Außerdem wird die Liste hierarchiefrei fortgeschrieben. Jeder Eintrag ist gleichberechtigt, ob es nun ein Gefällt mir ist, ein Bild, ein langer Kommentar oder ein Gefühlsausbruch in wenigen Worten. Diese Funktionsweise wiederum hat Folgen für den Blick auf die Gesellschaft. Wo jeder Beitrag gleich viel gilt, egal wie gut oder schlecht begründet er ist, da akzeptiert man es nicht mehr so leicht, dass jemand mehr zu sagen haben sollte als andere. Ungleichheiten oder gesellschaftliche Asymmetrien, wie Elke Wagner sagt, werden nicht mehr einfach hingenommen. Was man soziologisch dazu sagen kann, ist, dass durch diese Formate des Web 2.0 begründet werden kann, warum Asymmetrien immer weniger vermittelbar sind. Ja, dass man eine Gesellschaft hat, die zunehmend nicht mehr es einsieht, dass es asymmetrische Strukturen gibt. Das hat etwas Gutes, kann aber auch problematisch sein, weil es unterschiedlichen Sachverstand nicht berücksichtigt. Dann wird professionellen Medienmachern abgesprochen, ein zutreffenderes Bild geben zu können als beliebige User. Expertenmeinungen geraten unter Rechtfertigungsdruck. Selbst die Stellungnahme von Wissenschaftlern gilt nicht mehr unbedingt mehr als die von Laien. Elke Wagner. Die Kritik an Asymmetrien ist nicht nur auf Sprecherpositionen bezogen, sondern auch auf die Art der Rede. Also was kritisiert wird, ist ja sogar das bessere Argument, um mit Habermas zu sprechen, das sich dann durchsetzt gegenüber den anderen Geltungsansprüchen. Was jetzt stattdessen gesetzt wird, ist das Sprechen per se. Deswegen ist es auch so plausibel, dass man einfach emotionale oder affektive Reaktionen äußern kann im Internet. Man muss nicht immer was sagen oder was schreiben. Es reicht schon, ein Emoji zu setzen und schon ist man Diskursteilnehmer. Das sieht nach gleichberechtigter Teilhabe für jeden aus, ist vom demokratischen Idealdiskurs, wie ihn sich Jürgen Habermas vorstellte, aber weit entfernt. Denn daran dürfen sich zwar ebenfalls alle beteiligen, aber eben in rationalem Austausch und im Ringen um schlüssige Begründung. Entscheidend soll dabei nicht sein, von welcher Machtposition aus jemand spricht, sondern wie überzeugend er ist. Habermas spricht vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Heute wird dagegen manchmal der Geltungsanspruch des Arguments selbst als unerlaubte Machtgeste gesehen. Wer ein besseres Argument bringt, ist fast schon in Begründungsnöte, weil dadurch Herrschaft ausgeübt werden würde, wenn man einen besseren Geltungsanspruch vorbringt. Es reicht schon zu sagen, ich war in dem brennenden Haus. Deswegen kann ich mehr über die Geschichte sagen als der Brandexperte, der davor steht. Und da würde ich schon sehr wohl sagen, bei aller Vorsicht, die man in Bezug auf die Macht der Medien haben sollte, dass dafür das Web 2.0 schon massiv eine Rolle gespielt hat, um diese Praxis normal erscheinen zu lassen. Das ist ein tiefgreifender Wandel, der das Denken grundsätzlich verändern könnte. Denn hier geht es nicht mehr nur darum, dass wir uns in der Überfülle der Informationen nicht mehr zurechtfinden, dass zu eilig oder zu oberflächlich gedacht würde. Hier werden die Rationalitätsprinzipien selbst, von denen der Philosoph Michael Pauen spricht, in Frage gestellt. Ein Argument aber kann nicht darauf verzichten, rational sein zu wollen, sonst ist es keins mehr. Andererseits gibt es für das, was Argumente können, keinen Ersatz. Glücklicherweise ist der Mensch viel mehr als ein rationales Wesen. Aber er kann auf Rationalität auch nicht verzichten, weil sich ohne sie die Arbeit des Denkens schlicht nicht erledigen lässt. Auch dort nicht, wo sich, wie im Netz, die Kommunikation ohne Pause selbst am Laufen zu halten scheint. Wer denkt da eigentlich? Für Auguste Rodin war sein Denker kein Träumer, sondern ein Schöpfer. Denken als schöpferische Aktivität im Unterschied zur eher passiven Empfänglichkeit der Wahrnehmung. Das ist eine traditionelle philosophische Einteilung der Erkenntnisvermögen. Bei Aristoteles heißt es zum Beispiel in De Anima: Man hat das Denken in der eigenen Hand, wann immer man will. Nicht aber das Wahrnehmen. Denn das Wahrnehmbare muss gegeben sein. Die Möglichkeit der Steuerung unterscheidet das Denken auch von Emotionen, wie Michael Paun feststellt. Also stellen Sie sich vor, Sie haben Liebeskummer oder Sie haben furchtbare Angst. Das sind meistens Dinge, die sich unserer bewussten Steuerung entziehen. Beim Denken ist diese Kontrolle zumindest wesentlich größer. Also Sie können sich in vielen Fällen überlegen, nein, ich denke jetzt erstmal nicht über, was weiß ich, das Geografieproblem nach, das ich jetzt gerade eigentlich lösen muss für die nächste Unterrichtsstunde, sondern ich denke lieber über ein Problem in der Philosophie oder in der Mathematik nach. Bei Liebeskummer ist das ein bisschen schwieriger. Doch wie ist es im digitalen Zeitalter? Wer steuert da unser Denken? Haben wir die Führung an die vernetzte Schwarmintelligenz abgegeben? An den Algorithmus, das Computerprogramm, das aus einer Menge von Daten errechnet, was es zu tun hat? Denkt vielleicht schon längst die lernfähige digitale Maschine für uns? Also gerade wenn man davon spricht, dass es beim Denken eine Steuerung gibt und dass dieser Denkprozess dem Subjekt des Denkens transparent ist, dann fehlt bei einer Maschine noch relativ viel. Also natürlich kann eine Maschine bestimmte Problemlösungsschritte auch durchspielen, aber diese Maschine hat nicht in einer Art und Weise Kontrolle über diesen Prozess, wie wir das haben. Vor allen Dingen hat sie keine bewusste Kontrolle darüber. Es kommt also nicht nur auf die Prozesse selbst an, sondern auf das Bewusstsein davon. Immanuel Kant konstatierte in der Kritik der reinen Vernunft, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Natürlich bedeutet das nicht, dass das Selbst immer souveräner Herr im eigenen Hause wäre. Von innen mischt das Unbewusste mit, von außen wird ebenfalls kräftig Einfluss genommen und manipuliert. Algorithmen berechnen auf der Basis riesiger Datensammlungen über uns, was wir wollen, bieten uns eine exakt darauf abgestimmte Warenwelt an und lenken Bedürfnisse in die gewünschte Richtung. Damit lässt sich gutes Geld verdienen. Und die Manipulation hat sich mit den technischen Möglichkeiten und den Profitinteressen von Netzkonzernen erheblich intensiviert. Man darf also durchaus ernüchtert sein. Dennoch geht der Mensch in dieser Fremdbestimmung nicht auf. Er verschwindet nicht einfach. Er kann sie sich bewusst machen, kann sie kritisieren, Verantwortung einfordern oder das Problem politisch angehen. All das unterscheidet ihn, noch jedenfalls, von der Maschine. Das Subjekt des Denkens, das wir notfalls auch zum Beispiel für Fehler des Denkens oder für Konsequenzen ihres Denkens verantwortlich machen würden, das fehlt im Falle der Maschine. Also da gibt es noch Unterschiede, aber es kann natürlich ohne weiteres sein, dass es irgendwann mal so weit ist, dass man einer Maschine auch diese Art von Subjektivität und Verantwortung zuweisen muss. Ich glaube, nur die Maschinen, die wir heute haben, sind davon noch relativ weit entfernt. Fest steht aber schon jetzt, der Umgang mit digitalen Medien hat auch Auswirkungen auf unser Verständnis davon, was unser Ich, unsere Individualität eigentlich ausmacht. Im Netz gibt es keine biografische Erzählung aus einem Guss mehr, kein festes Bild von unserer Person. Stattdessen wird auch für das Bewusstsein von sich selbst die Logik der Liste wirksam. Elke Wagner. Was man über diese listenförmige Anordnung von Inhalten lernt, ist diese permanente Austauschbarkeit, die Brüchigkeit, die permanente Veränderung. Also wenn man sich bürgerliche Biografiekonzepte vor Augen führt, das ist ja eine kohärente Geschichte, die da erzählt wird. Das sind Persönlichkeiten, die doch als im emphatischen Sinne ganze Persönlichkeiten durchs Leben gehen. Das Selbst im Netz setzt sich erst im Protokoll seiner Aktivitäten zusammen. So ergibt sich zwar auch eine Identität, aber eine, die nicht auf ein Ziel zuläuft, sondern ebenso offen ist wie die Liste selbst. Ein sehr zeitgemäßes, fragiles, veränderbares Subjekt also. Aber warum sollte das nicht denken oder kein Bewusstsein davon haben können, dass es denkt? You are fake news. So, wir haben eine Breaking News. Im Bilderwust des Internets jedenfalls, das auch mit Ikonen seine Späße treibt, findet sich ein Denker in der Pose von Auguste Rodins Skulptur mit Smartphone in der Hand. Online gibt es alles. Alberei und Ernst, viel Emotion, viel Hektik. Aber auch neue Debatten, an denen mehr Menschen teilnehmen können als früher. Selbst ein so klassisches Konzept wie der rationale Habermasche Diskurs besteht als Ideal und als Praxis im Netz fort, sagt die Mediensoziologin Elke Wagner. Nur eben eher nicht in den Kommentarspalten von Facebook. Der Philosoph Michael Pauen sieht ebenfalls keinen Grund, angesichts der neuen Medien die alte Klage des Kulturverfalls anzustimmen. Diese Art von Kulturpessimismus hat es eigentlich immer gegeben. Also schon Sokrates war der Ansicht, dass die Erfindung der Schrift also eine ganz gefährliche Geschichte ist. Und bei Petrarca im 14. Jahrhundert finden Sie dann die Vorstellung, dass das mit den Büchern ganz schlimm sei, also dass da unsere Kultur bedroht ist. Man muss da nochmal dran denken, dass die Bücher damals von Hand geschrieben wurden. Die Bücherflut war eigentlich nach heutigen Maßstäben nicht so extrem groß. Der Ausstieg aus der Medienwelt ist ohnehin keine vernünftige Option. Dennoch hat begründete Skepsis ihre Berechtigung. Ich glaube, jede neue Kulturtechnik führt eben zu bestimmten Befürchtungen. Ich glaube, die sind auch ganz sinnvoll, weil sie uns zu einer gewissen Vorsicht und zu einem bestimmten, wie soll man sagen, kritischen Verhalten gegenüber diesen Kulturtechniken ermahnen. Aber ich glaube, die Gefahr, wenn wir damit vernünftig umgehen, ist nicht so groß. Aber wir müssen tatsächlich auch letztlich eine Art von Kultur des Umgangs mit diesen neuen Möglichkeiten entwickeln. Da sind wir noch nicht besonders weit. Wie schrieb Blaise Pascal im 17. Jahrhundert über den Menschen das denkende Schilfrohr mit all seiner Verletzlichkeit und Größe? Unsere ganze Würde besteht im Denken. Daran müssen wir uns wieder aufrichten und nicht an Raum und Zeit, die wir nicht ausfüllen können. Bemühen wir uns also, gut zu denken. Kein schlechtes Motto, auch fürs digitale Zeitalter. Denn das Denken kann uns bislang so richtig noch keiner nachmachen. Auch kein Apparat und kein Algorithmus. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Philosophie. Beate Meyer-Frankenfeld ging der Frage nach, inwieweit die neuen Medien unser Denken beeinflussen. Regie führte Irene Schuck. In der Technik war Susanne Harasim. Es sprachen Helmer Michel, Johannes Hitzelberger und Peter Weiß. Redaktion Bernhard Kastner.